ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Und wer Tawalli von euch zu ihnen macht, yani wer sie unterstützt von euch, ist von ihnen. Klar und deutlich. Okay. Sheikh Abdul Aziz bin Bas sagt, die Gelehrten des Islams sind übereinstimmend einig, dass derjenige, dass wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt oder sie mit irgendeiner Art von Hilfe hilft, dann ist er ein Kafir wie sie. Wer sagt das, ja, Shabab? Abdul Aziz ibn Bas. Ja? Wallahi, wenn Yahya ein Mudji an den Mund aufmacht, gib ihm den Schuh so und auf das Gesicht gleich. Wallahi. Yani, was gibt es noch? Yani, ihnen taugen die Ahadith nichts. Ja? Immer interpretieren sie sie anders. Die Ayat sowieso. Ja? Was willst du? Was ist noch klarer als das? Sheikh Abdul Aziz ibn Bas sagt, die Gelehrten des Islams sind sich einig. Übereinstimmend, Ijma'. Wir verstehen alle das Wort Ijma'. Einig, übereinstimmend einig. Dass wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt oder sie mit irgendeiner Art von Hilfe hilft, dann ist er ein Kafir für sie. Mit allem Respekt, lerne mal, wie man urteilt und dann komm und diskutiere. Ich habe allgemein gesprochen. Ich habe gesagt, wer das und das tut, ist ein Kafir. Das ist ein allgemeines Urteil. Du sagst, er könnte damit aber was anderes meinen. Das, was du da nennst, ist Al-Khata. Al-Khata. Al-Khata ist Intifaul Qasd. Khata ist Irren. Dass man etwas sagt oder macht, was nicht in der Absicht ist. So wie dieser Mann was? Ja, Shabab, schon eingeschlafen? Wie dieser Mann, der gesagt hat, was? O Allahumma anta, Abdi wa ana Rabbuk. Der Mann, der gesagt hat, vor lauter Freude, hat sich geirrt, hat gesagt, was? O Allah, du bist mein Herr, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Hat sich versprochen, hat was? Hat sich geirrt. Hat was gesagt, was nicht in seiner Aussage. Was nicht in seiner Absicht war. Ja? Khata. Das nennt man Khata im Islam. Das ist ein Hinderungsgrund von Takfir. Takfir über eine bestimmte Person. Okay? Aber das ändert den Haupturteil nicht. Diese Aussage bleibt Kufr. Aber diese bestimmte Person ist nicht Kafir. Warum? Weil er Khata hatte. Khata. Das heißt, er irrte sich. Es war nicht in seiner Absicht, das zu tun. Ja? Und aufpassen. Unterscheiden zwischen nicht, dass man nicht die Absicht hatte, Kafir zu werden, und dass man nicht die Absicht hatte, die Tat zu machen. Das sind zwei verschiedene Sachen. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، بارك الله فيكم. Dass ihr die Zeit gefunden habt, herzukommen. Anscheinend wollen die anderen Brüder nicht oder haben keine Zeit. Inshallah. Ich spreche hier ich habe heute eigentlich überlegt, worüber soll ich heute sprechen? Und die letzten Durus, die ich gemacht habe, waren wie heute eigentlich spontan Durus. Ja, nee, ich bin gekommen und bis zur letzten Minute wusste ich eigentlich nicht, worüber ich reden werde. Genauso wie der Khutbah. Nur heute hat mich etwas aufgeregt, oder seit gestern eigentlich schon. Und das ist eine Diskussion, die im Internet herumläuft oder aktiv ist, über ja, die Schwestern seien selber schuld, wenn sie das machen, was sie machen, und wenn sie ins Gefängnis kommen, sagt ein Bruder, das ist kein großer Kuffer. Ich hatte in einem Vortrag gesagt, wer das sagt, ist nicht weit vom Kuffer entfernt, und das kann zu Kuffer führen, weil A, er erklärt Halal zu Haram und B, er unterstützt die Tawarit und die Kreuzzüglerin mit einer Schwester und er hält von der Unterstützung der Schwester ab. Und das ist im Endeffekt eine Unterstützung der Kuffar. Und der Bruder, ihm gefällt das nicht, Jani, dass ich das gesagt habe. Yani, anstatt dass er sagt, Jani, okay, wir unterstützen unsere Schwestern, aber nein, das gefällt ihm nicht. Und er hat den ganzen Vortrag gelassen, um was es um den Vortrag eigentlich geht. Dass es um die Schwestern geht, um unsere Schwestern, die im Gefängnis entblößt und geschlagen und erniedrigt werden. Das alles hat er gelassen und hängt an einem Wort, was ich gesagt habe. Und ich stehe noch immer dahinter. Wallahi, wer ein Wort sagt, Wallahi, Wallahi, Wallahi, wer ein Wort sagt, das dazu führt, dass die Schwester im Stich gelassen wird, was dazu führt, dass die Kuffar gegen sie unterstützt, Wallahi, er ist damit ein Kafir, ein Murtad, Halal und Dami und Mal. Und ich stehe noch immer dahinter. Ja? Warum? Weil die Gelehrten, er sagt mir, bringt deine Beweise. Ich sage ihm, meine Beweise sind klar und deutlich. Die Gelehrten sind sich einig, dass wer die Kuffar gegen die Muslime oder wer die Moscheen gegen die Muslime unterstützt, ist ein Kafir. Ja, dazu zitiere ich heute ein paar Gelehrte, die den Ijma', die Übereinstimmigkeit überliefert haben. Ja, davor erkläre ich eine Sache. Es gibt, wie bei Islam, gibt es große Kufr und kleine Kufr, großer Schirk und kleiner Schirk. Genauso bei Mu'allah ist das, die Zuneigung oder die Unterstützung, oder das Wort Mu'allah, gibt es groß und klein. Groß, was zum Islam austritt, und klein ist, was kleiner Kufr ist, ist es eine große Sünde. Und viele Leute, entschuldige, da muss man gut aufpassen, wenn ich sage kleiner Kufr, viele Leute bedeutet das bei ihnen, dass es Mustahab ist, ja nicht anders. Ja, wenn du ihm sagst, ja Bruder, das ist nur kleiner Kuffer. Ja, nur, was soll das jetzt heißen, nur kleiner Kuffer? Kleiner Kuffer, der kleinste Kuffer ist größer als die größte große Sünde. Aufpassen. Ja, aber die Mu'allah teilt sich auch in groß und klein. Ja, und da die Gelehrten oder viele Dauerträger dieser Zeit haben da entweder ganz untertrieben, so dass überhaupt alles, was Mu'allah betrifft, bei ihnen kleiner Kuffer ist. Und es gibt Leute, die haben da übertrieben, alles da ist großer Kuffer. Was ist Mu'allah? Mu'allah ist von Tawalli. Mu'allah, Tawalli, das heißt Unterstützung bzw. Verbundenheit. Okay? Das heißt, was fällt alles darunter? Liebe, Freundschaft, Unterstützung, Zuneigung, dass man jemanden mit Salam beginnt, ja, dass man jemanden vorstellt, ja, vor anderen Leuten stellt, ja, oder vorzieht. Ja. Du ziehst jemanden aus der Gruppe heraus, zum Beispiel du kommst rein und dieser Bruder, du kommst gerade auf diesen Bruder und beginnst bei ihm mit dem Salam. So hast du ihn hervorgehoben. Ja. So, was ist kleiner Kuffer? Kleiner Kuffer ist zum Beispiel die Zuneigung ein bisschen zu den Kuffar. Das ist kleiner Kuffer. Wenn du sie mit dem Salam beginnst, ist das kleiner Kuffer. Ja, weil normalerweise sollst du gar nicht mit ihnen ziehen. Was zu Salam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist normalerweise ein islamischer Staat. Ja, ne? Allahu musta'an, heute passiert das mit uns. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إِذَا لَقِيْتُمْ لَا تَبْدَوْا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ. Das heißt, beginnt die Juden und Christen nicht mit dem Salat. Und wenn er sie auf der Straße trifft, dann drängt sie so ganz eng zu dem Weg. Ja, er macht ihnen den Weg eng. Ja? Heute wird das uns gemacht, leider. Ja? Aber das ist alles kleiner Kuffer. Wenn ich mit Salam zu ihm beginne, wenn ich ihn hervorhebe, wenn ich zu gütig zu ihm bin, ohne Grund. Verstehst du? Das ist alles, oder wenn ich hinter ihm herrenne und so weiter und so fort. Großer Kuffer ist aber, und da sind sich die Gelehrten einig, ist die Unterstützung der Kuffar gegen die Muslime. Das ist großer Kuffar. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und diese Art von großer Kuffar nennen die Gelehrten Tawalli. Tawalli. Warum? Tawalli kommt von dem Vers, welcher Vers? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Und wer Tawalli von euch zu ihnen macht, yani wer sie unterstützt, von euch ist von ihnen. Klar und deutlich. Okay? Und deswegen ist das, nennen die viele Gelehrten oder die meisten Gelehrten nennen diese Art der große Kufr, bei Mu'la nennen sie Tawalli. Und der kleine Kufr nennen sie meistens Mu'la. Okay? Dieser Tawalli ist die Mudaharatul Kuffari ala al-Muslimin, die Unterstützung der Kuffar gegen die Muslime. Okay? Und ich zitiere hier jetzt ein paar Gelehrte, die den Ijma' für den Kufr davon zitiert haben. Ein paar Gelehrten. Ja? Ibn Hazm, rahimahullah, sagt in Muhalla, im 11. Band, Seite 138, damit, weil viele Leute sagen, wir plappern eigentlich nur nach, ja, damit die Leute sehen, dass inshallah wir alles nicht nur irgendwo gerne haben, sondern wir nehmen das von den Büchern der Großgelehrten, bin in der Al-Zawajan. Okay, aber die Sunna ist inshallah sich gleich hinzusetzen, ja? Okay, bismillah. Okay. Ibn Hazm rahimahullah sagt was? Wir haben schon begonnen. Wir haben vor 5 Minuten jetzt begonnen. Hast nicht viel verpasst. Ibn Hazm rahimahullah sagt in Muhalla: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. Das heißt, es ist bestätigt, dass die seine Aussage erhaben sei er, also Allah, ومن يتولهم منكم فإنه منهم, und wer sie von euch unterstützt, er ist von ihnen. Es ist bestätigt, dass es so zu verstehen ist, wie es offensichtlich, wie es ظاهران, wie es äußerlich von Vers ist, ja, dass er ein Kafir ist von der Gesamtheit der Kuffar. Ja? Und dies ist eine Wahrheit, das ist Haq, in dem sich keine zwei von Muslime uneinig sind. Okay? Das ist Ibn Hazm, rahimahullah. Sheikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan al-Sheikh, rahimahumullah. Abdul Latif, Ibn Abdul Rahman, Ibn Hassan al-Sheikh, al-Sheikh ist wer? Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt in der Durr al-Sunniyah, Band 8, Seite 326, nachdem er gesprochen hat über die Pflicht der Kuffar anzufeinden und sich von ihnen loszusagen. Er sagte dann: فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وأحب ظهورهم فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Nachdem er darüber gesprochen hat, dass es Pflicht ist, sie anzufeinden und Pflicht ist, sich von ihnen loszusagen, er sagte: Wie ist es dann mit denjenigen, der sie hilft, der ihnen hilft, ja? Oder sie zu den Ländern der Leute des Islams lockt, ja? Oder sie lobt, oder sie mit der Gerechtigkeit vorzieht. Yani, das machen heute viele Muslime, passt auf, ja? Sagen: Hier in Europa ist es gerechter. Es ist gerecht. Ja? Oder sie mit der Gerechtigkeit über die Leute des Islams vorzieht. Ja? Und ihre Länder und Dörfer nimmt, also auswählt, bevorzugt, ja? Und es liebt, dass sie siegen. Dies ist eine klare Abtrünnigkeit übereinstimmend, sagt Sheikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan al-Sheikh. Dies ist eine klare, offensichtliche Ridda. Klare, offensichtliche Ridda. Billetifaq. Übereinstimmend. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Billetifaq. Qala Allah ta'ala: Wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Und wer kufr an den Iman begeht, dessen Taten sind alles nichtig. Und am jüngsten Tag ist er von den Verlierern. Intaha. Von den Worten, also das ist Ende des Zitats, inshallah. Die dritte Aussage. Sheikh Abdullah ibn Hamid, rahimahullah, sagt in der Durr al-Sunniyah, Band 15, Seite 479: وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرة فهذا ردة من فاعله يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أو إجماع الأمة ولعله الأئمة المقتدى بهم. Das heißt, er sagt, Tawalli, was ist Tawalli? Er sagt, ist, dass man gütig zu ihnen ist, sie lobt und sie unterstützt und hilft gegen die Muslime und mit ihnen verkehrt, so viel verkehrt, ja, dass man mit ihnen lebt, ja, und sich nicht von ihnen offensichtlich lossagt. Dies ist eine klare Abtrünnigkeit von demjenigen, der es tut. Und über denjenigen müssen die Ahkam vom Murtadin laufen, umgesetzt werden. Wie es im Buch, also im Koran und Sunna und die Ijma' der Umma oder Imma, ja, denen gefolgt wird, macht den Kreis, ist im Kreis, inshallah. Wie es der Koran und Sunna und der Ijma' der Imma, denen gefolgt wird, wie es darauf hingewiesen hat. Ja? Das ist die dritte Aussage. Die vierte Aussage. Und die richtig, diese Aussage richte ich an die Murji'a der heutigen Zeit. قال الشيخ عبد العزيز بن باز. Ja, das ist jetzt eine Hujja für Sie. Diese Aussage können Sie unmöglich ablehnen. Ja, yani, okay. Die können, Ibn Hazm können Sie was sagen, ja? Abdul Latif und der Sheikh sagen Sie, das ist eine andere Zeit. Okay. Herr Sheikh Abdullah bin Hamid, können Sie was wie Sheikh Abdul Aziz ibn Baz? Sie behaupten, Sie sind alle Schüler von Sheikh Abdul Aziz ibn Baz. Okay, kein Problem. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, sagt in Fatawa, in seine Fatawa, Band 1, Seite 274. Ja, und damit will ich auch zeigen, dass wir die Bücher, die Leute von diesem Manhaj, die Bücher von deren Scheichs, ja, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Ibn Jibrin und so weiter, sie behaupten, sie sind ihre Schüler. Wallahi, wir kennen ihre Bücher von diesen Scheichs besser als sie. Wie es mehrmals bewiesen wurde, ja, wie dieser Al-Halabi, dieser Al-Talabi, ja, behauptet hat, es gibt, er greift Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi an, weil Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi sagt Al-Hakimiyya. Er sagt, das ist Unsinn und das und das und das und das und das ist Bid'ah. Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi hat ihm gesagt, du sagst, das ist Bid'ah, dein Sheikh al-Albani sagt Al-Hakimiyya tulillah. Ein Buch so und so, Seite so und so. Ja? Er schreibt ein Buch gegen Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi und zitiert die ganze Zeit von Albani und greift an, warum Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi das Wort Hakimiyya verwendet. Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi hat ihm gesagt, erstens einmal, lies einmal richtig, ich habe das Wort nicht verwendet. Und zweitens einmal, dein Sheikh verwendet es. Und das ist ein Beweis, wallahi, wir, diese Leute nehmen nicht von bestimmten Shiuch. Ja? Die nehmen nur das, was ihnen gefällt. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله in seiner Fatawa Band 1 Seite 274. وقد اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم باي نوع من المساعده فهو كافر مثلهم كما قال الله سبحانه وتعالى او كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. Okay, Sheikh Abdul Aziz ibn Baz sagt, die Gelehrten des Islams sind übereinstimmend einig, dass derjenige, dass wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt oder sie mit irgendeiner Art von Hilfe hilft, dann ist er ein Kafir wie sie. Wer sagt das, ja, Shabab? Abdul Aziz ibn Baz. Ja? Wallahi, wenn Yahya ein Murji an den Mund aufmacht, gib ihm den Schuh so und auf das Gesicht gleich. Wallahi. Yani, was gibt es noch? Yani, ihnen taugen die Ahadith nichts. Ja? Immer interpretieren sie anders. Die Ayat sowieso. Ja? Was willst du? Was ist noch klarer als das? Ja? Qala Sheikh Abdul, vorhin schreibt ein Murji im Internet, er schreibt, ein ganzes Buch schreibt er, ja, und verteidigt den Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, ja, und Sheikh ibn Uthaymin angeblich, ja, und sagt, diese Art von Tawalli ist nicht Kufr Akbar. Dann hat ihm ein Sheikh, er schreibt 300 Seiten oder 200 Seiten, ein Sheikh hat ihm mit diesen zwei Zeilen geantwortet. Sagt, ah, der Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, da. Was willst du jetzt? Du schreibst ein ganzes Buch, yani, er sagt, yani, schade um die Tinte, um den Strom, den du verbraucht hast, yani, subhanallah. Ja? Sheikh Abdul Aziz ibn Baz sagt, die Gelehrten des Islams sind sich einig. Übereinstimmend, Ijma'. Wir verstehen alle das Wort Ijma'. Einig, übereinstimmend einig, dass wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt oder sie mit irgendeiner Art von Hilfe hilft, dann ist er ein Kafir wie sie. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oder wie Allah subhanahu sagt, o ihr, der glaubt, nimmt die Juden und Christen nicht zu Aulia, zu Unterstützer. Sie sind einer die anderen Unterstützer. Und wer sie von euch unterstützt, also gegen die Muslime, der ist von ihnen. Allah, gewiss Allah leitet die Ungerechten nicht recht. Okay, Al-Ma'idah, Vers 51. Okay. Okay, weiter. Fünfte Aussage. وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ. Behaupten Sie nicht alle, dass Sie sich auf das Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab beziehen? Ja? Vor ein paar Tagen schreibt mir einer, ich soll das Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab, ja? Er nennt sich Marcel irgendwas, Allahum Musta'an. Er sagt mir, ich soll aufhören mit meinem Takfir, ja? Und ich soll lieber von den Gelehrten, einen richtigen Gelehrten nehmen. Und er schreibt mir unter anderem Kitab al-Tawhid von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wallahi, Kitab al-Tawhid von Muhammad ibn Abdul Wahhab haben wir als Kinder gelesen. Yani, subhanallah, da ist Muhammad ibn Abdul Wahhab, da sagt er, Muhammad ibn Abdul Wahhab, als er die Nawaqid al-Islam, was sind die Nawaqid al-Islam? Die Sachen, die den Islam vernichten, auflösen. Ja? Als er sie aufzählt, an-Naqid al-Thamin. Mudaharat al-Kuffar, Mudaharat al-Mushrikin, wa ma'unatuhum ala al-Muslimin. Als er die Sachen aufzählt, ja, die von den Islam austreten lassen, die den Islam vernichten, die den Islam auflösen, hat er gesagt, Nummer 8, die Unterstützung der Muschrikin und ihre Hilfe gegen die Muslime. Die Hilfe zu ihnen gegen die Muslime. Und der Beweis ist, قوله تعالى, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Der gleiche Vers wie vorhin. Okay? All diese Aussagen. Nein. All diese Aussagen kann man nachlesen und noch mehr in ein sehr wertvolles Buch von Sheikh Nasr al-Fahd. Es heißt At-Tibyan fi Kufri man A'an al-Amerikan. At-Tibyan, die Aufklärung, ja, in den Kufr von denjenigen, der die Amerikaner unterstützt. Davon gibt es zwei Bände. Nein, leider noch nicht. Okay? Weiter sagt Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab in einer anderen Stelle. Ich glaube, es gibt schon auf Englisch. Aber auf Deutsch, inshallah, sollte es bald, inshallah. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt auch, إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله أو صار مع المشرك مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt auch in einer anderen Stelle, die Beweise für den Kufr des Muslims, wenn er Schirk begeht, Schirk an Allah begeht, oder wenn er mit den Muschrikin wird gegen die Muslime, selbst wenn er kein Schirk begeht, sind mehr als dass man sie überhaupt aufzählen kann. Ja? Von Allahs Worten und die Worten des seines Gesandten und die Worten der anerkannten Gelehrten. Noch einmal, wiederholen wir. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sagt, die Beweise für den Kufr des Muslims, wenn er Schirk billah begeht oder wenn er mit den Muschrikin wird gegen die Muslime, selbst wenn er kein Schirk begeht, sind mehr, diese Beweise sind mehr, als dass man sie beschränken kann oder aufzählen kann. Von den Worten Allahs und die Worten seines Propheten oder seines Gesandten und die Worten der anerkannten Gelehrten, Leute des Wissens. Ja? Und so weiter. Das heißt, das war ganz kurz. Und wallahi, wir haben noch nicht einmal die Beweise angeschaut. Das waren nur so die Gelehrten, die den Ijma', die Übereinstimmigkeit überliefert hat oder zitiert haben. Aber wallahi, wenn die Murji'a das wollen, wallahi, wir machen sie fertig. Und es gibt genug Bücher darüber. Yani. At-Tibyan, viele Seiten hat das. Yani. Es ist ein großes Buch. Ja? Alles über dieses Thema. Und zwei Bänden jetzt. Ja? Und ja, Alhamdulillah. Und es gibt auch ein Buch von Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, Fakallahu Asra. Es heißt, Hada ma adinullaha bi. Das ist das, was ich vor Allah bezeuge. Oder auch, es heißt auch, die Pflicht der Unterstützung der Muslime in Afghanistan und der Kufr von denjenigen, der die Leute des Kreuzes gegen sie unterstützt. Ja? Und in dem Buch hat der Sheikh auch die Beweise dafür auch zitiert. Das ist einmal der erste Punkt. Ja? Das heißt, die Gelehrten sind sich einig, Um wieder zurückzukommen, die Gelehrten sind sich einig, dass wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, selbst mit einem Wort, ist ein Kafir. Und Wallahi, wenn jemand in einer Situation war, indem er diesen Schaden gesehen hat, dann versteht er das auch. Wallahi, ein Wort kann Schuld daran sein, dass ein Muslim stirbt oder dass eine Muslima vergewaltigt wird. Ist das eine Abtrünnigkeit, ja oder nein? Wallahi, wir verstehen das alle in Jahiliya, subhanallah. In Jahiliya, was macht man mit der in Gefängnissprache heißt das Wamsa. Wamsa, yani jemand, der herumwamst, yani jemand, der Verräter ist. Das heißt, es gibt im Gefängnis, auch wenn man sich überhaupt nicht kennt, alaikum salam, auch wenn man sich überhaupt nicht kennt, yani die Leute sind unterschiedlich, aber es gibt Gefangene und es gibt Beamte. Oder Wachbeamte, ja. Und wenn jemand, egal was er, ob er dich kennt oder nicht, ja, aber wenn du ihm verrätest, bist du am Ende. Khalas. Ja, bei allen unten durch. Das ist ein Kodex in der Jahiliya, subhanallah. Ja, ein Wamser. Jemand, der Wamser ist, khalas. Es reicht schon, wenn jemand den Stempel im Gefängnis bekommt, der ist ein Wamser. Ja, in schlimmeren Gefängnis ist er tot. Und Wallahi, die verfolgen ihn, selbst wenn er entlassen wird. Was ist das? USB-Stick. Das hat, glaube ich, jemand hier vergessen. Khair, inshallah. Okay. Ich brauche nur den Internet. Okay, khair, inshallah. Barakallahu fik. Versteht ihr? Das ist sogar in der Jahiliya, diesen Kodex, yani. Das gibt es. Wenn einer mit einem Wort den Mund aufmacht, mit einem Wort, ja, oder stell dir vor, in der Jahiliya, die gehen gemeinsam auf einen Raubzug. Ja. Oder Wallahi, manchmal sogar, sie vergewaltigen manchmal Mädchen oder was weiß ich was. Ja. Wenn einer den Mund aufmacht, khalas, er ist unten durch. Das versteht man in der Jahiliya. Und die reden nie wieder mit ihm ein Wort. Und die alle meinen ihm. Und er ist aus der Gruppe ausgeschlossen und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das versteht man in der Jahiliya, subhanallah. Warum versteht man das nicht im Islam? Warum? Oder ist alles Schlechte im Islam und alles Gute in der Jahiliya, subhanallah? Ja? Deswegen, Wallahi, wenn jemand die Amerikaner oder die Kreuzzügler oder die Briten oder die Israelen oder die Abtrünnigen oder irgendwelche Kuffar oder die Österreicher oder das BVT oder die Deutschen oder was weiß ich wer, mit einem Wort unterstützt gegen die Muslime, Wallahi, er ist ein Kafir Murtad. Und deswegen, oder wenn jemand dazu aufruft, die Muslime im Stich zu lassen, ist er ein Kafir Murtad. Wenn jemand dazu aufruft, die Kuffar zu unterstützen und somit auch die Muslime im Stich zu lassen, ist er ein Kafir, ein Murtad, so wie dieser Adnan hier in der Moschee, Shura Moschee. Wallahi, er war sowieso vorher ein Kafir Murtad, aber yani, Allah Azzajal sagt im Koran, innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Die Kuffar haben im Jahiliya die Monate verschoben, damit sie, weißt du, die geschützten Monate, die haben geschützte Monate gehabt, da dürften sie nicht morden und so weiter. Und immer wenn es ihnen nicht gepasst hat, haben sie die Monate verschoben, weißt du? Haben sie diesen Monat auf den nächsten Monat verschoben. Und Allah Azzajal sagt, das ist nur eine Steigerung im Kufr. Das heißt, im Kufr kann man auch steigern, kann mehr werden. Ja? Und Wallahi, bei diesem Adnan, das war eine Steigerung, aber was für eine Steigerung? Ja, ne, kennt ihr diesen, wie nennt man das, Schlag den Lukas oder wie? Kennt ihr das? Ja, genau, das war genau das. Ja? Und ja? Das ist genau das, Wallahi. Warum? Er ruft in Khutba auf diesem Mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, er ruft auf und sagt, nehmt es eine Fatwa von mir, mashallah. Erstens einmal, das erste Wort schon. Fangen wir an. Wer hat dich dazu ermächtigt, Fatwa zu geben? Wer bist du, du dreckiger Hund? Wer bist du? Was hast du schon gelernt, damit du Fatwa geben kannst? Okay, überspielen wir das. Abu Osama ist ein bisschen nervig. Khalas, lassen wir das. Sagt er was? Wenn er davon hört, in Khutba, und alle, die ganzen Schafe sitzen, subhanallah, ja, sagt, wenn er davon hört, dass jemand was Terroristisches machen will, oder diese Gedanken hat, oder diese Gedankengut, oder diese Ideologie hat, müsst ihr das an die Behörden melden. Müsst ihr was? An welche Behörden? Okay, welche Behörden? Die Behörden von Islamischer Staat? Nein, an die österreichischen Behörden. Subhanallah. Er sagt, und die Arbeit mit den Behörden, da ist Pflicht. Und deswegen, als wir zum Beispiel im Gefängnis waren, und meine Ex-Frau den Niqab nicht ausziehen wollte, haben sie ihr gesagt, wir bringen die Adnan. Sheikh Adnan bringen wir dir, yani, khalas, yani. Er arbeitet mit ihnen von vorne bis hinten. Immer, wenn sie mit mir diskutieren wollten, sagt, wir bringen. Sie sind nicht weit mit mir gekommen, Jan. Was will er mit mir, dieser Hund, was will er mit mir Islam studieren, diskutieren? Ja? Er sagt, aber Sheikh Adnan sagt, ich sag, weißt du was du mit Sheikh Adnan machen kannst? Ja, auf jeden Fall. Ja, so einer ist ein Kafir, ein Murtad, wenn er sowas macht. Ja, er gibt eine Fatwa. Wallahi, selbst wenn ich gegen solche Anschläge bin, wallahi, selbst wenn ich das nicht als richtig sehe, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt was? Unterstütze deinen Bruder, sei im Recht, oder sei er der Unterdrückte oder der Unterdrücker. Sie sagt, ja Rasulallah, wir unterstützen ihn, wenn er der Unterdrückter ist. Aber wie sollen wir ihn unterstützen, wenn er der Unterdrücker ist? Er sagte, indem du seine Hand nimmst und ihn von Unrecht abhilfst. Du machst das. Jetzt nicht zu einem Kafir und sagst, hilf dem Kafir. Nein, du machst das. Das ist deine Aufgabe. Aber wenn du dann zu Kafir gehst, wallahi, du bist ein Kafir. Seht ihr? Und das ist das, was die Leute verstehen müssen. Wenn jemand trinken will, hier ist Wasser, gell? Das ist das, was die Leute verstehen müssen, dass das eine gefährliche Sache ist, wenn ich wallahi mit einem Wort den Mund aufmache. Okay? Das ist Punkt A. Punkt B. Die sagen, ja, aber wenn diese Schwester eh schon unter Beobachtung war, und wenn sie sich dann ins Verderben stürzt, hat sie da einen Fehler gemacht, ja oder nein? Und darüber wollte ich eigentlich heute konzentriert reden. Nein, sie hat keinen Fehler gemacht. Wallahi, wenn du genau weißt, da ist ein Schaden, da ist ein Schaden. Mach den Kreis inshallah ein bisschen größer, Bruder. Barakallahu fikum. Da ist ein Schaden. Ja? Wenn du das und jenes machen würdest, egal was, aber dies tust du für Sabilillah, für Allah. Und du weißt ganz genau, das würde dich schaden. Wallahi, es ist dir erlaubt, es zu tun. Selbst wenn du stirbst. Selbst wenn du was? Wenn du stirbst. Warum? Viele Leute zitieren hier den Vers. Was? وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Und stürzt euch selber nicht ins Verderben. Wallahi, die verstehen dieses Vers nicht. Schaut mal, warum dieser Vers hinabgesandet wurde. Der Vers wurde hinabgesandet, weil die Leute, nachdem Fatah Makkah war, nachdem der Fatah die Eroberung war, haben sie sich, was? Haben gesagt, ja, wegen dem Dschihad sind unser Land und so weiter, die brauchen jetzt Arbeit, weil die sind jetzt vernachlässigt worden. Und haben den Dschihad gelassen, haben die Arbeit für Sabilillah gelassen und wollten sich ein bisschen mehr um ihre Landwirtschaft kümmern. Und da hat ihnen Allah diesen Vers hinabgesandet, ihr stürzt euch ins Verderben. Die Leute verstehen diesen Vers anders. Und deswegen, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an, ein Gefährte des Propheten, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kämpfen sie gegen die Römer, glaube ich, oder gegen Murtadin, ich weiß auf jeden Fall nicht. Und da hat einer von den Sahaba oder von den Muslimen, ist er in die Armee der Kuffar reingestürmt und hat alleine gegen die ganze Armee gekämpft. Und die sagen die Leute, er hat sich ins Verderben gestürzt. Da sagt der Abu Ayyub, wallahi, ihr versteht diesen Vers nicht. Dieser Vers wurde deswegen und deswegen hinabgesandet. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Leute, die Sahaba gelobt, die alleine gegen die ganze, die wisst ihr ja, die waren Ritter und so, der ist alleine reingestürmt. Der stirbt hundertprozentig. Ja, wenn er den ersten nicht erwischt, tötet den zweiten, den dritten, den siebten, den hundertsten, irgendwann einmal ist er tot. Krass. Was willst du machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowas gelobt. Versteht ihr? Und deswegen, da ist eine schöne Geschichte an dir. Wallahi, ich rate euch, diese Gruß vom Bruder Abu Taymiyyah über die Sira, hört sie euch an. Und versteht sie gut. Warum? Weil, wallahi, ohne Sira hast du kein richtiges Verständnis vom Islam. Wenn du nicht weißt, wie die Sahaba radiallahu anhum gelebt haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, wallahi, du weißt nichts vom Islam. Du kannst nicht messen, du kannst nicht vergleichen. Schaut, in dieser Schlacht von Badr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt was? La yuqatiluhum al-yawm rajulun sabirun muhtasibun fayaqtal illa adkhalahu Allahu al-jannah. Kein Mann, der sie jetzt heute gegen sie kämpft und er ist geduldig und betrachtet seinen Lohn bei Allah und er wird getötet, außer dass Allah ihn in Jannah bringt. Dann sagt ein Sahabe, a'idha alayya ya Rasulullah, wiederhol es mir ya Rasulullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholt es ihm. Sagt, wallahi kana, der heute kämpft, geduldig und er betrachtet seinen Lohn bei Allah, außer dass Allah ihn in Jannah bringt. Sagt er, bachin, bachin, ja Rasulullah. Bachin, bachin, so Verwunderung, ist wie wow heute. Ja? Sagt er, was hat dich dazu gebracht, bachin, bachin zu sagen? Er sagt, ja Rasulullah, nichts, außer dass ich darauf hoffe, dass ich von Ahlul Jannah werde. Er sagte, du bist von Ahlul Jannah. Halas, was siehst du jetzt? Er sagte, ich bin von Ahlul Jannah. Nimmt den Dattel und stärkt sich ein bisschen vor die Schlacht. Und dann schaut er sich die Datteln an und sagt, wallahi, lain hayitu hatta akul hadhihi thamarat innaha la hayatun tawila. Wallahi, wenn ich so lange lebe, bis ich diese Datteln fertig gegessen habe, wallahi, das ist ein langes Leben. Und schmeißt die Datteln und stürmt rein und kämpft, bis er stirbt. So waren sie in der Zeit von Sahaba radiallahu anhum. Der andere Sahabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nimmt ein Speer, Speer sagt man, ja? Speer, ja. Ja, und ordnet die Reihen der Sahaba. Und bei einem, er war ein bisschen vorgetreten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nimmt den Speer und ein bisschen klopft an ihm, geht zurück. Ja. Und dann macht er, ay ya Rasulallah, du hast mir wehgetan. Sagt er, ja, krass, was soll ich dir jetzt machen, Rasulallah, ja. Sagt er, ja, es tut mir leid, so auf die Art, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, ich will Rache. Auge um Auge. Die Sahaba schauen an, das ist erstens einmal Rasulullah. Und zweitens einmal, ja, die Situation, schau dir die Situation an, die Kuffar stehen dort, ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt ihm seinen Bauch und sagt, da. Und er stürzt sich auf das Bauch vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und fängt das an, es zu küssen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was machst du da? Yani? Sagt, wallahi, ja Rasulallah. Ich wollte nur, dass das Letzte, was meine Haut berührt, deine Haut, ja Rasulallah. Und stürmte rein und kämpfte, bis er starb. So waren sie. So waren sie. Als in Uhud, was hat Uhud? Ja? Als die Mushrikin den Gerücht verbreitet haben, ja, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet wurde. Ja? Ihr wisst ja die Geschichte, die Bogenschießer, ja, haben ihre Stellung verlassen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen verboten hatte. Zuerst haben die Muslime gekämpft, zuerst haben die Muslime gesiegt. Die Muschrikin sind weggelaufen. Es war ein Berg. Auf diesem Berg, genau, auf diesem Berg waren Bogenschützer vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Als sie gesehen haben, dass die Muschrikin weglaufen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, bleibt oben, bis ich euch schicke, sind sie runtergegangen, um von Ghanima, von der Beute zu nehmen. Da war Khalid ibn Walid damals, radiallahu anhu, mit dem Mushrikin, er drehte sich um und griff die Muslime von hinten an. Da war, ist der Gerücht verbreitet worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet wurde. Auf einmal, einige Sahaba, ein Schreck, ein Schock. Wir wissen, wenn heute einer der größten Sheikhs getötet wurde, wir wissen alle, wie wir uns geschockt haben. Wir wissen alle, wie sehr wir noch immer trauern. Wir wissen alle. Wir wissen alle, wie sehr das uns alle im Herzen wehtut. Bis heute. Stell dir vor, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Einige Sahaba liegen, haben ihre Schwerter hingelegt und haben sich hingesetzt. Kommt einer und sagt, was macht ihr da? Er sagt, der Prophet, hast du es noch nicht gehört? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde getötet. Er sagte, dann steht auf und stirbt auf das, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Ja, davon sollten wir was lernen. Nicht, weil ein Sheikh getötet wurde, خلاص, wir setzen uns alle hin. Nein, steh auf. Erst recht jetzt aufstehen. Und stirb auf das, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und dann geht ein anderer Sahabi, und wisst ihr, was er macht? Er schaut zu den Sahaba, die sich hingesetzt haben, und sagt, Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ula. Allahumma inni a'tadhiru ilayka. Ich entschuldige mich für das, was diese Leute tun, also die Sahaba. Wa abra'u ilayka min ha'ula. Und ich sage mich von denen los, die Mushrikin. Und geht rein und kämpft, bis er getötet wurde. Das waren die Sahaba. Keiner kam auf die Idee zu sagen, was, sie haben sich ins Verderben gestürzt. Okay? Und deswegen sagen die Gelehrten, قال الإمام أبو بكر الجصاص in تفسير von وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة und spendet auf Allahs Weg und stürzt euch selber nicht ins Verderben. Baqara Vers 195 sagt Abu Bakr al-Jassas rahimahullah in تفسير dieser Ayah. Er sagt, nachdem er Worte von Imam Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah gebracht hat, dass es erlaubt ist, die sich selber zu zerstören, ins Verderben zu stürzen, für den Nutzen und Interessen der Religion im Dschihad und Amr ibn Maruf und Nahar Munkar, er sagt, und er hat ihm dazu gestimmt, sagt nachher Imam Abu Bakr al-Jassas rahimahullah, er sagt, وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنْ الْمُنْكَرِ. Und so sollte der Hukm, der Urteil, das Urteil von Al-Amr bin Maruf, das Gebeten des Guten und das Verbieten des Schlechten, sein. Was sollte sein? Dass es erlaubt ist, sich zu vernichten für die Interessen der Religion. Es ist erlaubt. أَنَّهُ مَتَى رَجَى نَفْعًا فِي الدِّينِ فَبَذَلَ نَفْسَهُ فِيهِ حَتَّى قُتِلْ كَانَ فِي أَعْلَى دَرَجَاكِ الشُّهَدَى. Er sagt, wenn er auf einen Nutzen für die Religion hofft, wenn er auf einen Nutzen hofft, er hofft nur darauf. Ja? Er sieht, er arbeitet jetzt fi sabilillah und er hofft bei einer bestimmten Tat, dass es einen Nutzen für die Religion bringen wird. Okay? Und so hat er sich selber geopfert, dann ist er in die höchsten Stufen der Shuhada, wenn er getötet wird. Schaut, was das ist, Wissen, ja, Ibadallah, Brüder, das ist Wissen. Nicht, 1 plus 1 ist 2. Wallahi, Religion war niemals nach Logik. Religion, Wissen ist niemals nach Logik. Weil wenn du nach Wissen reden willst, dann musst du, wie der Sheikh al-Islam in Taymiyyah gesagt hat, وَالْعِلْمُ شَيْئَانْ نَقْلٌ مُصَدَّقْ أَوْ عِلْمٌ مُحَقَّقْ. Entweder eine starke Überlieferung oder eine detaillierte detaillierte Forschung. Gerne. Verstehst du? Nein. Wenn die Religion nach der Logik wäre, dann wäre was, wie Ali ibn Abi Talib gesagt hat, ha, wer sagt das? Dann wäre Al-Masch von unten, oder? Was, wie machst du Masch bei Wudu? Ja, Shabab, von oben, oder? Wenn du Socken angezogen hast auf Wudu, machst du von oben. Obwohl du gehst eigentlich wo? Von unten. Ja, normalerweise hättest du unten. Nach der Logik hättest du unten gestrichen, nicht oben. Ja? So sagt es Ali ibn Abi Talib, radiallahu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja? Der Masch wäre dann von oben. Von unten, wenn es nach der Logik wäre. So sagte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, wie es Imam al-Qayyim am Anfang von I'lam al-Muqayyim überliefert, zitiert es von Überlieferung, ich glaube von Abu Dawud, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, er sagt, Ali ibn Abi Talib sagt, لو كان الدين بالرأي, wäre Religion nach der Meinung oder nach der Logik, dann كان لكان أسفل الخفي, dann wäre das untere des Khuf eher gestrichen als das obere. Okay. Aber Religion ist niemals nach Meinung und niemals nach Logik. Ja? Wallahi, wenn du siehst, es gibt einen Nutzen für den Islam, ha? Und du weißt ganz genau, wenn du das tust, diese und jene Tat, wenn du das tust, kommst du ins Gefängnis oder du wirst getötet. Und du machst das trotzdem, bist du in den höchsten Stufen der Mujahidin und Shuhada. Das ist Islam. Warum? Weil ich opfere mich für die Allgemeinwohl der Muslime. Verstanden? Das ist das, was die Gelehrten sagen. Und waqad ruya, Allah Azza wa Jalla sagt, und er zitiert hier einen Beweis dafür, sagt er, قال الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Gebete das Gute und verbiete das Schlechte und sei geduldig auf das, was dich dann trifft. Schau, Allah Azza wa Jalla sagt, es wird dich was treffen, aber ertrage es mit Geduld. Verstanden? وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله. Er sagt, die besten Schuhada, der besten der Schuhada ist aber Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu anhu, und ein Mann, der mit der Wahrheit spricht, bei einem tyrannischen Herrscher und dieser Herrscher ihn dann umbringt. Der Mann, der vor einem tyrannischen Herrscher geht, der war weiß ganz genau, er wird umgebracht. Ja, nee, 99%, er wird umgebracht. Stimmt's oder nicht? Oder wenn du jetzt vor Gericht gehst und die Wahrheit spricht, du weißt ganz genau, du bekommst ein paar Jahre dazu, sicher, ja, nicht alles. Sag mal, aber wenn du das tust für den Islam, für die Wahrheit, Wallahi, du bist einer der höchsten Schuhada. Okay? وروى أبو سعيد عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. Und Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه überlieferte vom Propheten صلى الله عليه وسلم, dass er sagte, der beste Jihad ist ein Wort der Wahrheit bei einem tyrannischen Herrscher. Ja? وحدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر erzählte uns قال er sagte حدثنا أبو داود أبو داود erzählte uns قال er sagte حدثنا so viele Namen حدثنا عبد الله بن الجراح er sagte عبد الله بن الجراح erzählte uns von عبد الله بن يزيد von موسى بن علي بن رباح von sein Vater von عبد العزيز بن روان er sagte ich hörte أبو هريرة رضي الله عنه sagen Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi oder den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, Scharruma fil mar'i, au scharruma fil rajuli, shuhun hali' wa jubunun khali'. Er sagt, das Schlechteste, das Schlimmste an einem Mann, was in einem Mann sein kann, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Geiz, ja, das zurückhält oder hali', auf jeden Fall ungefähr der Bedeutung, Geizigkeit und Feigheit. Das ist das Schlimmste, was einen Mann haben kann. Ja? Und dann sagt er, Abu Bakr al-Jassas, rahimahullah, er sagt, und das Tadeln der Feigheit bedeutet das Loben des Mutes, oder? Wenn ich sage, Feigheit ist schlecht, bedeutet, sage ich umgekehrt auch was, Mut ist gut, okay? Und Mut in dem, worüber der Nutzen auf den Islam und auf die Religion zurückkommt, und selbst wenn er sich sicher ist, dass er ins Verderben geht, dass er vernichtet wird, dass er getötet wird, ist richtig und ist gut. Und Allahu A'lam bissawab. Okay? Das ist eine Aussage von Abu Bakr al-Jassas, rahimahullah. Okay? Verstanden? Und ich sage noch einmal die Quelle, für jeden, der das inshallah nachschauen will. Es ist Tafsir von Abu Bakr al-Jassas, Ahkam al-Quran, ja? Bei Tafsir von Vers 195 von Surat al-Baqarah. Gleichzeitig sagt Allah Azza wa Jal, إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الأليم. Er sagt, diejenigen, die Kufr an Allahs Zeichen begehen und die Propheten töten ohne Recht und diejenigen, die das rechte Gebeten oder Befehlen töten von den Menschen, dann verkünde ihnen eine schmerzliche Strafe. Al-Qurtubi rahimahullah sagt bei dem Tafsir von dieser Aya, diese Aya ist übrigens Al-Imran, Vers 21. Und Ibn al-Arabi behauptete, dass wenn er darauf hofft, أن من رجا زواله يعني المنكر وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام على هذا الغرر وإن لم يرجو زواله فأي فائدة منه يعني ابن العربي behauptete oder sagte dass wenn er darauf hofft dass dieser Munker dieses Schlechte weggeht verschwinden wird durch das was er tut ja? Aber er fürchtet, wenn er das jetzt tut, wird er geschlagen oder er sogar getötet, dann ist es ihm sogar erlaubt, bei den meisten Gelehrten, dass er angreift. Und wenn er nicht davon darauf hofft, dass es verschwindet wird, dann was hat das dann für einen Nutzen, dass er angreift? Okay? Er sagte, وَالَّذِي عِنْدِي, also Ibn al-Arabi sagt, und das, was bei mir ist, in خَلَصُتِ النِّيَّ إذا خلصت النية فليقتحم كيفما كان ولا يبالي. Ibn al-Arabi sagt sogar, rahimahullah, er sagt, wenn die Nia rein ist, greif an und kümmere dich nicht. Seht ihr? Das ist Wissen, das sind Gelehrten. Das sind Gelehrten, ja? Die haben Wissen. Aber kommt einer, die Schwester ist selber schuld, wallahi. Wallahi. Wenn jemand das sagen würde vor Umar ibn al-Khattab, er würde ihm eigenhändig umbringen. Er würde nicht einmal den Schwert dafür verwenden. Was ist das? Wallahi, Abu Jahl würde sich schämen, sowas zu sagen. Wallahi, Abu Jahl, Pharaon hadihi al-Umma, der Pharaon von dieser Umma, wisst ihr, er wurde einmal gefragt, Warum gehst du nicht einfach und schlagst, tötest Mohammed in sein Haus? Ja, ne, was? Was hält dich ab? Er ist wütend geworden, Adullah, und sagte, awatatahaddathul Arab, anni rawatu banata Mohammed? Sollen die Araber sprechen, dass ich die Mädchen von Mohammed erschrocken habe? Abu Jahl, das ist Abu Jahl. Aber er hat mehr Männlichkeit gehabt als viele, die sich heute Imame nennen. So wie einer dieser Ikhwan, ja, und ihr wisst ja, es gibt Ach und Ich, ja, ein kleines Kind, das ist bei den Brüdern in Marokko, die sagen Ich, ja, ne, Ikhwan, versteht ihr? Ein kleines Kind, wenn er was Schlechtes macht, was sagst du ihm? Auf Arabisch sagt man ihm Ich, Puyani, verstehst du? Und das sind halt Ikhwan, ja, was sagt einer von denen? Walaikum salam. Als damals die Geschichte mit Abu Ghraib rausgekommen ist, im Gefängnis von Abu Ghraib, ja, und die Vergewaltigung unserer Schwestern dort, was hat er gesagt? Er sagt, der Fall von Abu Ghraib ist eine Sache, die ihr sehr übertrieben habt. Schwestern werden bis zu 70 Mann am Tag vergewaltigt. Ja, und er sagt, ja, nee, komm, das ist nicht so. Warum übertreibst du? So wie ich vorgestern in einem Raum, ich gehe, wallahi, wisst ihr, sie diskutieren eine Stunde lang über was? Über den Buchstaben Nun. Über den Buchstaben Nun. Wallahi, sie diskutieren. Und was für eine Diskussion? Du denkst dir, wallahi, mashallah. Yani, ist das ein Fisch, ja, oder nein? Was Ibn Abbas dazu sagte und was ich dazu sagte? Subhanallah, wallahi, ich habe nichts dagegen. Aber diese ganze Zeit mit sowas zu verschwenden, ja? Und dann, als ich dann ihnen geschrieben habe, ich sage, Ibadallah, yani, unsere Schwestern sind im Gefängnis. Ja, yani, lass das. Hör auf, Abu Usama, du übertreibst schon wieder. Gibt es nur dieses Thema? Subhanallah. Wallahi, ich sage nicht, jemand, der das sagt, besitzt kein Iman. Wallahi, er besitzt kein Ehrgefühl. Wie nennt man das auf Türkisch? Sharafsiz. Genau. Wallahi, das ist es. Wallahi, das ist es. Er hat kein Ehrgefühl. Was? Diskutierst du eine Stunde lang über Nun? Wallahi, würdest du das machen, wenn es deine Frau ist? Wenn es deine Frau ist, die im Gefängnis sitzt, mit Allah Azzawajal, sie greifen sie an und durchsuchen sie. Wisst ihr, wie eine Durchsuchung abläuft? Er geht von oben nach unten und dann zwischen die Beine. Das passiert mit euren Schwestern drin. Und manchmal sogar schauen sie sogar bei deinen Fortpflanzungsorganen rein. Mit ihren Händen. Was willst du noch? Ja? Und der diskutiert, Abu Usama betreibt. Ja? Eine Schwester, die gezwungen wird, ohne Hijab unter den Kuffar zu sein. Warum kennen wir diesen Ehrgefühl in der Jahiliyyah? Und nicht im Islam. Wallahi, mir hat eine Sache gefallen. Subhanallah, wenn du die Kinder von klein auf Ehre und Islam erziehst, wallahi, subhanallah, ein kleines Mädchen, ich war ja jetzt in Berlin, und da gibt es einen Bruder, der ist im Gefängnis, möge Allah seine Freilassung beschleunigen, hat zwei kleine Kinder, Zwillinge, gerade noch, dass sie gehen können, sie können noch nicht darüber sprechen. Mashallah. Wir waren immer mit ihnen spielen. Ich trage und ein anderer Bruder trägt. Wisst ihr, was er macht? Die ganze Zeit seine Augen sind auf seine Schwester gerichtet. Und wenn der Bruder sich ein bisschen entfernt, wallahi, schreit er. Und ich habe ihn gelassen. Irgendwann einmal habe ich ihn gelassen, er soll schreien. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mir mit voller Faust eines Auge gegeben. Er zieht die Kinder so. So gehört sich das. Oder die Tochter von einem Bruder von uns, ja, habe ich eh in einem letzten Vortrag erzählt. Ein Kaffer kommt und sagt, na, du bist aber ein schönes Mädchen, ein nettes Mädchen. Schaut sie so an. Bist du ein Muslim oder Kaffer? Er sagt, ich bin kein Muslim. Er sagt, dann nimm deine Hand weg und rede nicht mit mir. Was? So sollte man die Kinder erziehen, dass sie das verstehen, dass sie dieses Ehrgefühl haben. Aber Ehrgefühl in der Jahiliyyah, kein Ehrgefühl im Islam. Wallahi, das geht nicht. Ja? Al-Qurtubi rahimahullah sagt, weiter, وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. Er sagt, und dieser Vers beweist, dass es erlaubt ist, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verbieten, selbst wenn man den Tod fürchtet, die Tötung fürchtet, wenn man es erwartet. Okay? أخرج الحاكم في المستدرك الحاكم يبليفت إن المستدرك فن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون بالذين يأمرون بالقسط من الناس also der gleiche Vers wie vorhin ابن عباس sagt darüber überliefert darüber بعث عيسى بن مريم في 12 رجلا من الحواريين يعلمون الناس عيسى بن مريم wurde entsandet mit was? Mit 12 Jünger, wir wissen das alle, die was die, die Menschen gelehrt haben. So hatte er ihnen verboten, die Tochter des Bruders zu heiraten. Isa, a.s., hat ihnen was verboten, dass jemand die Tochter seines Bruders heiratet. Es gab einen König von den Römern, der hat eine Tochter von einem Bruder von ihm. Wie nennt man das auf Deutsch? Die Tochter eines Bruders? Nichte. Nichte oder Enkel jetzt? Die Nichte. Okay, er hat eine Nichte, okay, die ihm gefallen hat, dieser König. Er wollte sie. Jeden Tag hat er ihr einen Wunsch erfüllt. Okay? Die Schwiegermutter. Ihre Mutter sagte zu ihr, إذا سألك عن حاجتك wenn er dich über deinen Wunsch fragt فقولي له أن تقتل يحيى بن زكريا wenn er dich fragt weil يحيى hat ihnen das verboten und عيسى hat ihnen das verboten ja? wenn er dich das fragt dann nach deinem Wunsch sag ihm töte يحيى ابن زكريا عليهما السلام beide sind Propheten فقال لها الملك حاجتك der König sagte zu ihr dein Wunsch Was willst du? فقالت حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريا. Mein Wunsch ist, dass du Yahya, der Sohn von Zakaria, tötest. فقال سلي غير هذا. Frag was anderes. Wünsch dir was anderes. Sie sagte, لا أسألك غير هذا. Das ist mein Wunsch. Sie beharrte darauf, ja. فلما أبت, als sie sich weigerte, أمر به فذبح في قسط. Er befahl, dass Yahya in einer Schüssel, in einer großen Schüssel, geschlachtet wurde. Okay? So wurde Yahya ibn Zakaria a.s. abgeschlachtet. Von wem? Alaykum as-salam wa rahmatullah. Mashallah. Er wurde abgeschlachtet. Wegen einer was? Wegen einer Hure. Okay? فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر فدلت عجوز عليه فألقي نفسه أنه لا يزال القتل حتى يسكن هذا الدم. Das heißt, sein Blut fing an zu kochen, bis Allah Azza wa Jal, den nennt man Bucht Nasr, der hat getötet, bis dieses Blut aufgehört hat, zu was? Zu kochen. Okay? Und er tötete an einem Tag 70.000 von ihnen. Okay? Das heißt, er hat Yahya ibn Zakaria was? Abgeschlachtet. Okay? Das ist eigentlich das, was wir vom Hadith brauchen, aber egal, machen wir weiter. Sein Blut, ein Tropfen von seinem Blut fing an zu kochen. Okay? Bis Allah Bucht Nasr, einen Kriegsherrn, geschickt hat, ja, oder gekommen, der gekommen ist. Und er hat dann, als er dieses Blut gesehen hat, hat er in seiner Seele so gespürt, dass er so viel töten muss, bis dieses Blut aufhören muss. Er muss diese Schande abwaschen. Aufhört zu kochen. Und er tötete an einem Tag 70.000. Was wir von diesem Hadith brauchen ist, Yahya ibn Zakaria, die Propheten sind unsere Vorbilder. Sie haben die Wahrheit gesagt, obwohl sie was? Dafür auch getötet wurden. Kann jemand jetzt kommen und sagen, Yahya ibn Zakaria ist selber schuld? Okay? Das ist das, was wir eigentlich davon brauchen. Okay. وأخرج أيضا رحمه الله. Also الحاكم überlieferte auch رحمه الله. Er sagte, سمعت عبد الله بن الزبير يقول. Ich hörte عبد الله بن الزبير sagen, من أنكر البلاء فإني لا أنكره. Wer die Heimsuchung, die Prüfung leugnet, ich leugne sie nicht. Ja? لقد ذكر لي إنما قتل يحيى بن زكريا في زانية كانت جارية. Er sagt, Schatz, يحيى بن زكريا wurde getötet wegen einer زانية. Wegen einer Schlampe, wegen einer Hure, wie nennt man das yani? Versteht ihr? Ja? Er wurde wegen einer Hure getötet. Die ein Mädchen war, kleiner ja? Deswegen wurde Yahya ibn Zakaria getötet. So, wer will jetzt die Prüfung leugnen? Verstanden? وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره وقد أخرج ابن جرير وابن حاتم وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله افرقت أبو عبيدة افرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء wer wird am härtesten هم gesucht geprüft يوم القيامة أي الناس أشد أنشلجة أي الناس أشد عذابا يوم القيامة wer wird am meisten am härtesten bestraft يوم القيامة der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte رجل قتل نبيا ein Mann der einen Propheten getötet hat أو رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ونهى عن منكر oder einen Mann der das Gute gebeten hat und das Schlechte verboten hat. Das heißt, am härtesten wird wer bestraft am Yom al-Qiyamah? Jemand, der einen Propheten getötet hat oder einen Mann, der das Gute gebeten hat und das Schlechte verboten hat. Okay? Und so weiter, da geht's weiter. Und die Adilla von Sunna, das waren jetzt Beweise vom Koran, die Adilla von Sunna ist der Hadith, den Hakim von Mustadrak, und er sagte sahih al-isnad wa lam yukharrija azu bukhari wa muslim überliefert von Jabir radiyallahu anhu oder anhuma eigentlich an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal sayyidu ash-shuhada'i hamzatu ibn abd al-muttalib wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatala er sagte anführer der shuhada ist wer hamzatu ibn abd al-muttalib wer ist hamza Ja, Shabbat. Ich wollte, dass er antwortet. Inshallah. Der Onkel vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Merkt man sich das, inshallah. Okay? Väterlicher Satz oder mütterlicher Satz? Jetzt zu viel. Das war jetzt zu viel, ne? Väterlicher Satz. Okay? Weil das Wort Onkel bei uns im Arabischen ist nur für den Vater, väterlicher Satz. Den anderen sagt man an wa khal. Khal ist mütterlicher Satz immer. Und Am ist väterlicher Satz. Und das ist Onkel meistens. Okay? Also, der Anführer der Shuhada ist wer? Hamza. Der Sohn von wem? Muttalib. Abdel-Muttalib. Ja, genau. Hamza ibn Abdel-Muttalib. Und wer? Warajulun. Und ein Mann, der zu einem tyrannischen Herrscher aufgestanden ist. Er ist aufgestanden. Fa'amarahu wa'naha. Er befahl ihm. Gebot ihm und verbot ihm. Und er tötete ihn. Also der Herrscher tötete ihn. Das ist einer der höchsten Schuhada. Okay? Und es gibt andere Überlieferungen auch von diesem Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Afdalul Jihad Kalimatu Haqqin inda Sultanin Ja'ir. Der beste Jihad, der beste, ist ein Wort der Wahrheit bei einem tyrannischen Herrscher. Okay? Überliefert von At-Tirmidhi und Ibn Kathir und andere sagten, brachten ihm auch. Okay? Besser als ein Kampf. Warum? Al-Manawi, rahimahullah, sagt, Afdalul Jihad, das bedeutet, der beste Art des Jihads. Die besten Arten, oder von den besten Arten, oder der beste Art des Jihads. Warum? Er sagt, لأن مجاهد العدو متردد بين خوف وجاء. Derjenige, der Jihad mit seiner Hand macht gegen die Feind, er schwankt zwischen Hoffnung und Angst. Er könnte siegen, er könnte aber auch verlieren. Okay? وصاحب السلطان إذا أمره بمعروف تعرض للتلف فهو أفضل من جهة غلبة خوفه. Er sagt, wenn er aber zu dem Mann der Herrschaft geht, wenn er ihm befehlt und verbietet, wird er sicher einen Schaden ertragen. So ist er hier besser, weil die Angst hier größer ist. Okay? Das steht in Faid al-Qadir, Band 2, Seite Nummer 30 für alle Murji'a und jeder, der das nachforschen will und überprüfen will. Okay? المبارك فوري رحمه الله sagt in der Erklärung dieses Hadith والمراد بالكلمة ما أفاد أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من لفظ أو ما في معناه من كتابة ونحوها عند سلطان جائر أي صاحب جور وظلم. Er sagt, was hier mit das Wort Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt was? Wort der Wahrheit. Das, was hier bedeutet, was zu Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten ist, von einem Wort, das gesprochen wird oder auch geschrieben wird. Oder eine Situation oder eine Haltung. Okay? Und dergleichen. Bei einem tyrannischen Herrscher, also jemand, der Unrecht tut und unterdrückt. Okay? قال الخطابي رحمه الله وإنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا also كان مترددا بين الرجاء والخوف. Er sagt wieder das gleiche al-Khattabi, was vorhin al-Mannawi rahimahullah gesagt hat. Er sagt, es wurde zur besten Art des Dschihads. Warum? Weil derjenige, der Dschihad mit seiner Hand führt gegen den Feind, okay, er schwankt zwischen was? Angst und Hoffnung. Oder Hoffnung und Angst. Er weiß nicht, siegt er oder wird er besiegt. Und derjenige, der Herrschaft in seiner Hand, er ist vernichtet in seiner Hand. Er kann ihm nehmen, er ist fertig. Verstehst du? Und wenn er das Wort der Wahrheit spricht, bringt er sich ins Verderben. Er wird vernichtet. Okay? So wurde deshalb das zur besten Art des Dschihad, weil die Angst hier überwiegt. Okay? Da steht in Tuhfatul Ahwazi, Kitabul Fitan, Babi Maja'a, Afdalul Dschihad, Kalimatu Adlin عند Sultan Jair, Band 6, Seite 330. Und Aun al-Ma'bud, Kitab al-Malahim, Bab al-Amri wa al-Nahi, Band 11, Seite 335. Noch detaillierter geht es nicht. Okay? Auf jeden Fall, das waren einige Beweise und wallahi, ich könnte bis morgen darüber reden. Okay? Es gibt noch viele andere. Aber was ich hier damit sagen will, ist, wallahi, wer sagt, dass wenn eine Schwester die eigentlich du und ich und er und er sagen sollten, gesagt hat, dass sie selber schuld ist, ja, und er sagt, der Bruder sagt mir, erklärt gestern, ich habe gestern erklärt, ich habe gesagt, als er das geschrieben hat, ich habe gesagt, das ist Kufr Akbar, weil die Schuld, wenn du sagst Schuld ist was, du hast eine Schuld auf dich genommen, du hast was Falsches gemacht. Ja, und wenn du sagst, sie ist selber schuld, das heißt, sie hat was Falsches gemacht. Und somit erklärst du Halal zu Haram. Und das ist Kufr. Ja, er sagt, ja, das ist aber sehr weit hergeholt. Viele Leute meinen das nicht so. Die meinen, dass sie selber ihre Lage verursacht hat. Okay, wenn sie selber ihre Lage verursacht hat, wieder die Frage, ist das Halal oder Haram? Ja. Das, wenn jemand, wallahi, und du hörst das, und das soll jeder wissen, wallahi, wenn du weißt, du wirst getötet, was gibt es mehr? Du wirst getötet, okay? Und du weißt, du kommst ins Gefängnis, ja? Und es gibt einen Nutzen für den Islam, mach. Dann bist du von den höchsten Stufen der Mujahideen und Shahada. Wenn du getötet bist, Ashabul Ukhdud, ne? Barakallahu fik, Ashabul Ukhdud, ja? قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Was war mit أصحاب الأخدود? Der König, der Junge. Kennt ihr die Geschichte von den Jungen? Der Junge war ein Zauberlehrling. Ein Zauberlehrling. Ja? Und dann ging er zu einem Gelehrten, einem Wissenden in der Religion. Hat von ihm gelernt. Auf jeden Fall lange Geschichte und so weiter. Dann hat er dem König offensichtlich gesagt, dass seine Religion falsch ist und das, was sie machen, falsch ist und so weiter. Und der König hat immer versucht, was? Ihm umzubringen, aber es hat nie geklappt. Immer, er bringt zum Beispiel, gibt dem Soldaten, die sollen von über das Berg schmeißen, Allah schickt Wind, alle Soldaten sterben. Er nimmt sie, sie gehen in ein Boot im Meer, das Boot versinkt und er kommt, er geht immer zurück zum König. Passt auf, er geht immer wieder zurück zum König. Und dann sagt er ihm, wenn du mich töten willst, dann versammle alle Leute und binde mich an einen Baum und dann nimm ein Pfeil, zieh auf meinen Hals oder auf meinen Kopf und sage was? Bismillah, Rabbil Ghulam. Bismillah, der Herr des Jungen. Aber du musst alle Leute versammeln. Und der König macht das. Bismillah, Rabbil Ghulam. Auf einmal dick. Richtig, mashallah, hat ihm ein schönes Geschenk gemacht. Und ich bitte Allah, dass er uns alle dieses Geschenk inshallah macht. Und dann ist der Junge, was? Gestorben. Warum hat das der Junge gemacht? Der Junge hat sich geopfert. Warum? um die, den ganzen Volk auf einmal die Situation zu bringen, dass das ganze Volk die Wahrheit sieht. Und da wurden alle Muslime und sagten, Amanna, wir glauben an den Herrn des Jungen. Und dann hat der König eine Gruben gegraben, hat sie mit Feuer gefüllt, hat sie alle reingeschmissen. Ja? Bis eine Frau mit ihrem Jungen gekommen ist, wir kennen alle die Geschichte, ja? Und sie hat gezögert wegen dem Jungen, dann hat der Junge gesprochen, hat gesagt, Mutter, hab keine Angst und geh. Verstanden? Das heißt, das ist eine Geschichte, barakallahu fik, die beweist, wallahi, wenn du einen Nutzen für die Religion siehst, wallahi, geh, greif an und mach dir keinen, also greif an. Geh in diese Situation, ja, nicht das Ding. Khair inshallah. Ja, jetzt muss ich auf jedes Wort aufpassen, Allah muss da. Khair inshallah. Ja, ich gebe euch ein Beispiel von meiner Fall. Ja, wir haben damals bei der GIMF ein Buch übersetzt, eine Rede übersetzt von unserem Bruder Azam al-Amriki, möge Allah Azzawajal ihn beschützen. Ja, er hat eine Rede gehalten, die hieß eine Einladung zum Islam. Diese Rede ist an die Amerikaner und die Europäer gerichtet. Hat sehr schön über den Islam gesprochen. Sehr einfach, sehr detailliert, sehr, aber auch gleichzeitig kurz. Wir haben damals diesen Text ins Deutsche übersetzt und haben daraus ein Buch gemacht, okay? Ich weiß damals, das meiste wurde nur von Brüdern heruntergeladen, aber es war für uns sehr schwer, damals diesen Text an Kuffar zu überbringen. Bei uns im Gericht dann mussten sie die ganzen Akten lesen. Also ich habe die Richterin, weil ich so nett zu der Richterin bin, habe ich ihr gesagt, sie muss alle Akten lesen. Und du hast das Recht darauf zu bestehen, dass alle Akten gelesen werden. Und die hat jetzt ein paar Millionen Seiten gelesen, ja. Die hat mich nachher sehr gemocht. Auf jeden Fall, von den Akten war dieser Text. Und du musst dir jetzt diese Situation vorstellen. Ich sitze da, der Gerichtssaal ist voll, 400, 300 Leute. Und es wird eine Einladung zum Islam vorgelesen. Von Anfang, vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Beweise für die Falschheit des Christentums, Beweise für die Richtigkeit des Islams, Beweise aus der Bibel und so weiter und so fort. Wallahi, ich wollte in dieser Situation zu Jutsuk machen. Ja, in dieser Situation habe ich mir gedacht, es hat sich ausgezahlt als. Wie schaffe ich es? Ich hätte es nie geschafft, dass ich 400 Kuffar. Oder warte, nehmen wir meine Eltern raus und meine Familie. Okay, sagen wir 380. Ja? 380 Kuffar herzubringen und dass ich ihnen die Einladung, dass ich ihnen die Hujja bringe, dass ich ihnen den Islam bringe. Wie hättest du das geschafft? Ha? Wallahi, für diese Situation, egal. Kein Problem. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Wallahi, wenn du einen Nutzen für den Islam siehst, und du weißt ganz genau, du wirst verhaftet. Du weißt ganz genau, du wirst getötet. Du weißt ganz genau, es wird dich Schaden treffen. Ist es dir erlaubt, das zu tun? Und wenn du getötet bist, bist du von den höchsten und die besten Schuhada. Okay? Wenn das ist die beste Art oder die beste Art des Dschihads. Warum das aber am besten? Die haben sich mit diesen Katapulten. Ja, barakallahu fi. Ja, das haben wir vorhin erzählt. Die Sahaba, Abu Ayyub al-Ansari und Ghayra, wenn sie zum Beispiel Burgen angegriffen haben, haben sie einen Sahabi auf dem Katapult gesetzt, rübergeschmissen und hat ihnen dann sich durchgekämpft. Wenn er es geschafft hat, hat er ihnen die Tür aufgemacht. Ehrlich, schaut's! Ja? Und deswegen, das sind alles Beweise dafür, das spricht die Wahrheit. Und mach das Richtige, und selbst wenn du getötet oder verhaftet wirst, wallahi, das ist niemals verboten. Niemals. Und jemand, der sagt, die Schwester ist selber schuld, wallahi, erstens einmal, er hat keine Ehre, zweitens einmal, er hat keine Männlichkeit, Allahu alam, sollte man ihnen ein kleines Kopftuch geben, oder Schminke, okay? Und die dritte Sache ist, wallahi, er ist nicht weit vom Kufr entfernt. Wenn er nicht schon ein Kafir ist. Warum? Weil das ist Erklärung von Halal. Das ist das Halal. Das haben wir die Beweise jetzt darüber gelesen. Das ist Halal. Zu Haram. Und abhalten und verbieten der Unterstützung der Schwester und Unterstützung der Tawhid. Wallahi, jede Zunge, die über unsere Schwestern, vor allem unsere Schwestern, Umm Ubaida, Umm Saifillah al-Ansariya und Umm Muhammad in Frankreich und all diese Schwestern, wallahi, wenn ich sehe, jede Zunge, die über ihnen spricht, wallahi, die gehört abgeschnitten. Weil das sind die Perlen unserer Umma. Wallahi, diese Schwestern sind Kronen auf unseren Köpfen, weil diese Schwestern sind aufgestanden, weil wir einschlafen. Und ich habe euch das erzählt von Umm Saifillah al-Ansariya, als sie damals raus vom Gefängnis rausgekommen ist zum ersten Mal, habe ich ihr geschrieben, Schwester, mach jetzt nichts. damit du, denn du hast noch nicht einmal ein Urteil, das ist noch nicht einmal unrechtskräftig oder rechtskräftig, wie sie es nennen. Ja? Mach jetzt nichts. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich habe gesagt, lass die Männer was machen. Sie hat mir geschrieben, Männer? Welche Männer? Sie hat gesagt, glaubst du, wenn es Männer, genug Männer gegeben hätte, die diese Arbeit getan hätten, glaubst du, hätten wir Schwestern diese Arbeit getan? Okay? Und deswegen das Beste, das Mindeste, was wir sogenannte Männer machen können und machen sollten, ist, diesen Mund zu halten. Stimmt oder nicht? Ja? Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und dann, die dritte Sache, die der Bruder erzählt hat, ist was? Er sagt, ja, aber der Mann, der kann damit was anderes meinen. Okay? Dann sage ich ihm, Bruder, mit allem Respekt, lerne mal, wie man urteilt und dann komm und diskutiere. Ich habe allgemein gesprochen. Ich habe gesagt, wer das und das tut, ist ein Kafir. Das ist ein allgemeines Urteil. Du sagst, er könnte damit aber was anderes meinen. Das, was du da nennst, ist Al-Khata. Al-Khata ist Intifa al-Qasd. Khata ist Irren. Dass man etwas sagt oder macht, was nicht in der Absicht ist. So wie dieser Mann was? Hey, Shabab, schon eingeschlafen? Wie dieser Mann, der gesagt hat, was? O Allahumma anta, abdi wa ana rabbuk. Der Mann, der gesagt hat, vor lauter Freude, hat sich geirrt, hat gesagt, was? O Allah, du bist mein Herr, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Hat sich versprochen, hat was? Hat sich geirrt. Hat was gesagt, was nicht in seiner Aussage? Was nicht in seiner Absicht war. Ja? Khata. Das nennt man Khata im Islam. Das ist ein Hinderungsgrund von Takfir. Takfir über eine bestimmte Person. Okay? Aber das ändert den Haupturteil nicht. Diese Aussage bleibt Kufr. Aber diese bestimmte Person ist nicht Kafir. Warum? Weil er Khata hatte. Khata. Das heißt, er irrte sich. Es war nicht in seiner Absicht, das zu tun. Ja? Und aufpassen. Unterscheiden zwischen nicht, dass man nicht die Absicht hatte, Kafir zu werden, und dass man nicht die Absicht hatte, die Tat zu machen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, ne, kommen Leute und sagen, ja, ich habe nicht die Absicht gehabt, Kafir zu werden. Und bist du trotzdem ein Kafir, wenn alles auf dich zutrifft. Aber wenn jemand die Tat selber nicht beabsichtigt hat, so wie dieser Mann in diesem Hadith, er hat die Worte selber nicht beabsichtigt, dann ist er entschuldigt. Okay? Unterscheiden bitte. Okay, weil ich weiß, wenn die Khawarij das jetzt hören, werden sie, mashallah, jetzt die Takfiris werden Takfir-Urteile über mich, mashallah, gratis zum Verteilen. Verstanden? Wir unterscheiden noch einmal zwischen Kufr, dass man nicht den Kufr selber beabsichtigt hat. Wallahi, niemand beabsichtigt den Kufr. Nicht einmal die Juden und Christen. Wie Sheikh al-Islam al-Taymiyyah, rahimahullah, gesagt hat. Ja? Das ist nicht entschuldigt. Wenn jemand jetzt nicht betet und dann sagst du ihm, du bist Kafir, sagt, Wallahi, ich wollte nicht Kafir werden. Dann sagst du ihm, Pech gehabt, du bist trotzdem Kafir. Warum? Weil derjenige, der gesagt hat, du bist Kafir, ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Klass? Aber wenn jemand jetzt verschlafen hat, das Gebet, es war nicht seine Absicht, das Gebet zu versäumen, ist er nicht Kafir. Aber es bleibt trotzdem das Urteil, wer das Gebet nicht betet, ist was? Kafir. Und deswegen sage ich diesem Bruder, der mich kritisiert hat, ich sage, das, was du redest, ist ein personenbezogenes Hinderungsgrund vom Takfir. Und das, was ich geredet habe, ist das Haupturteil. Was hat das damit zu tun? Wallahi, das Wort, dass man sagt, die Schwester ist schuld, oder schuldig, oder selber schuld, Wallahi, das bleibt Kufr. Was du sagst, wenn man was anderes damit meint und so weiter, Wallahi, das ist was anderes, das ist eine andere Geschichte. Aber die Worte sind in der Sprache dafür, sie haben eine bestimmte Bedeutung. Wenn du was anderes jetzt meinst, zum Beispiel ein Nicht-Araber kommt her und sagt zu seiner Frau, Antitaliq. Verstanden? Du bist geschieden, Jan. Okay? Aber er versteht nicht, was das bedeutet. Okay, dann gilt das nicht. Dann gilt das nicht, weil warum? Es war nicht in seiner Absicht die Bedeutung. Okay? Ich rede hier aber über die normale Bedeutung. Wer das über eine Schwester sagt, Wallahi, er ist nicht weit im Kufr entfernt und das ist Kufr, wenn man Halal zu Haram erklärt und wenn man was die Taurit und die Kufar und die Kreuzigle und die Hunde und die Schweine und die ganzen Kakerlaken gegen die Muslime unterstützt. Das ist Kufr. Das ist Kufr Akbar und wir haben die Beweise dafür gebracht. Okay. Verstanden? Gibt es irgendwelche Fragen? اوكي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في افغانستان والشيشان وكشمير ووزيرستان وتركستان الشرقية وفي كل بلاد المسلمين المحتلة يا رب العالمين اللهم ارسل إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم انصر إخواننا المجاهدين في المغرب الإسلامي والصومال اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل أرض يسعون فيها لإقامة شرعك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والله لا تنسى Allah gewähre uns die Stufe der Märtyrer, ja Rabbal Alamin. Allah, lass uns als Shuhada sterben, ja Rabbal Alamin. Allahumma, lass uns als Shuhada sterben, ja Rabbal Alamin. Allahumma, lass uns diejenigen folgen, die uns schon vorangegangen sind. Ja Rab, sei barmherzig und nehme unsere Shiuch an, ja Rabbal Alamin, die auf deinen Weg getötet wurden und die danach gestrebt haben, deinen Wort zu erhöhen. Amin. Allah, Allahumma, fukke asra ikhwanina wa akhawatina al-asra. Allahumma, befreie unsere Schwestern, Ummu Ubaida und Ummu Sayfillah al-Ansariya wa Ummu Muhammad und all unsere Schwestern von den Händen der dreckigen Tawagit und Kreuzzügern, ja Rabbal Alamin. Allahumma, fukke asra Shaykhina Abi Qatada wa Shaykhina Abi Muhammad al-Maqdisi wa Shaykhina Umar Abdurrahman وجميع مشايخنا وإخواننا آمين آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين